Das indische und das spanische Komitee zum Gedenken an Präsidentin Kim Il-sung wurden jüngst jeweils gegründet. Die Gedenkkomitees beschlossen, vom 20. Juni bis zum 11. Juli als Gedenkzeit festzusetzen, in diesem Zeitraum durch Massenmedien das heilige revolutionäre Leben von Kim Il-sung und seine unvergänglichen Verdienste weit zu propagieren und verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen wie Gedenktreffen, Seminar, Fotoausstellung und Vortrag zu organisieren. Ferner wurde unlängst das rumänische Komitee zum Gedenken an Genossen Kim Il-sung gebildet.